Das Leben ist mehr, als wir sehen. Schatten, die an uns vorüberziehen. Weinen wir aus Trauer und Schmerz, spüren wir das Leben tief im Herz. Auf Wiedersehen. Stark wie ein Baum, der in der Sonne steht. Stark wie die Wolke, die vorüberzieht. Stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. Die Zeit steht still, die Erinnerung bleibt stehen. Wann werden wir uns wiedersehen? Die Frage nach dem Sinn der Zeit stellen wir uns, doch die Frage bleibt. Auf Wiedersehen, stark wie ein Baum, der in der Sonne steht, stark wie die Wolke, die vorüberzieht, stark wie ein Engel, der zum Yes!